Hallo, herzlich willkommen zum Antcast. Und der Mo hat eben gerade so im Videostream irgendwelche Fratzen gemacht. Ich konnte mich kaum noch konzentrieren. Was ist nur los? Oh, hallo Ach, das Mo. Intro lief schon. Ich hab's gar nicht gehört, Rio. Du hast vergessen, mich einzuspielen. Ja, Ja, das lief ganz normal. Ja, das lief ganz ich normal. hab's aber nicht gehört. Aber Oh, auch danke. willkommen, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ja, du kannst dir mal Sorgen machen, woran das gelegen hat, weil übertragen wurde es eigentlich, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist heute der Uncast Nummer wie viel angesagt? Du weißt es Boah, doch immer. ganz üble Zahl. Nee, Oder? eigentlich nicht übel, weil da fehlt noch einmal. Wir haben Ja. die 6, 6. Also pfui, pfui. O okay. Gut. Da, 66. damit, damit ist die Sendung auch wieder beendet. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Oh Mann. Gut, naja. Also, ich würde sagen, wir fangen gleich an mit den Themen, weil es ist wieder so viel hier auf meinem Tablet. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das alles machen. Wie soll man das alles machen? Ja, also am besten, indem wir gleich anfangen. Kurze Sache, wir haben letzte Woche uns mit dem Tod von Steve Jobs mehr oder minder beschäftigt. Ja, ich war ja minder, du mehr. Der Vater von all dem, sag ich mal, was da zur Debatte stand, ist nämlich auch gestorben. Zwar letzte Woche, das Medienecho war relativ begrenzt. So ist es halt. Die wahren Genies sterben meistens irgendwie unbekannt. Und ja, das war hier mit Dennis Ritchie der Fall. Dennis Ritchie, der Vater von Unix. Und damit von allen möglichen Betriebssystemen, die wir heute haben, unter anderem Android, iOS und sonstiges. Nicht iOS, sondern das OS 10. Ja. Bitte, Der ist tatsächlich jetzt verstorben. Übrigens hat er so eine Kleinigkeit auch noch entwickelt, nämlich die Programmiersprache C hat er erfunden und ja. entwickelt. Kleinigkeit ist gut, ne? Ja, genau. Immerhin Und eigentlich die meistgenutzte, also bis vor ein paar Jahren, genau. die meistgenutzte Sprache Ist immer überhaupt. noch die meistgenutzte Sprache. Trotz Python und den ganzen Ja, Python, neuen. ja klar, nein, Python hat natürlich schon seine Anwendungsbereiche, aber bei den großen Megaprojekten und ich meine, selbst Betriebssystemteile werden in C geschrieben, egal welches Betriebssystem, das zählt auch für Windows, funktionieren natürlich oder werden natürlich in C abgehandelt. Also von daher ist natürlich unbestreitbar, wenn man sagen kann, dass einer das größte Genie in der Computer Welt war dann vielleicht außer der Erfinder des ENIAC und des Zuse, also Konrad Zuse an sich, kann man eigentlich dann nur noch von Dennis Ritchie sprechen. Und tja, auch den habe ich persönlich nicht gekannt. Das heißt, auch da kann ich den Verwandten so nichts sagen. Und dann lasse ich das auch damit bewenden hier. Willst du nur was dazu sagen? Ja, ich finde es schon ziemlich traurig. Also, wenn eine Koryphäe in dem Bereich von uns geht und ich meine, es wurde ja sicherlich bis zum letzten Tag einiges noch beigesteuert. Und da ist schon sehr, sehr traurig. Nun gut, dann machen wir weiter. Am 19. Oktober um 4 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit findet etwas Wundervolles statt, nämlich die Pressekonferenz von Samsung Google, auf der Ice Cream Sandwich und das Galaxy Nexus vorgestellt wird. Galaxy Nexus, so soll das offenbar heißen, also nicht Nexus Prime, sondern Galaxy Nexus. Und ja, dann kann man schon mal den Wecker stellen, also 4 Uhr morgens. Ja, ich werde da dann aufstehen und voller Erwartungen hier diese Live-Übertragung, die übrigens bei Google Plus stattfinden wird, verfolgen. Also Google macht da also wirklich eine Live-Übertragung. Und da, dann werden wir mal sehen, wie das aussieht. Ob uns Ice Cream Sandwich vom Sockel haut und das neue Galaxy Nexus ebenso. Beim Nexus bin ich mir eigentlich sicher, dass es uns nicht vom Sockel hauen wird. Es wird ein gutes Android-Phone sein, aber nicht das Beste, was auf dem Markt ist. Das war ja auch beim Nexus S so, als es rauskam. War es ein sehr gutes Gerät, aber eben nicht das Beste. Das ist auch, glaube ich, nicht Ziel von dieser Nexus-Reihe. Das Ziel ist halt, das pure Android-Feeling rüber zu bringen. Und deswegen startet dann eben auch dieses Ice Cream Sandwich als erstes auf diesem Telefon. Das heißt, dieses Telefon hat als erstes Telefon Ice Cream Sandwich drauf. Ice Cream Sandwich, dann eben diese Zusammenführung wieder von Honeycomb und Android 3 und dem Gingerbread, Android 2.3 und das wird dann eben, also so vermuten alle, dass es die Versionsnummer 4 tragen wird, dann Android 4.0 wahrscheinlich. Ja. Und ja, das wird schon eine ganz, ganz interessante Geschichte werden, denke ich mal. Der Larry Page hat ja auch vollmundig angekündigt, übrigens, ja, dass wir es nicht glauben werden, was sie geschafft haben, in diesem Release zu tun. Ja, also macht uns neugierig, ja, was das dann letztendlich bedeutet, wissen wir nicht. Aber das sind schon große Versprechungen, die muss er dann auch halten. Also es ist besser, wenn uns dann jetzt also das Gesicht drunter klappt. Ja. Das sollte passieren. Ja. Vielleicht führt er ja dann Google Voice Actions mal richtig vor, das, was es bei Android schon ein Jahr gibt. Und zeigt dann, dass das eben auch auf dem Android-System funktioniert. Ja. Hoffen wir's. Ja gut, das war jetzt mehr ironisch gemeint. Ja, so. Also vielleicht gibt es jetzt so eine Aktion, wie das viele, viele andere Firmen machen, da auf einer Bühne rumtanzen wie die Bekloppten und alles schreit und also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber er macht ja dann nichts anderes, was alle anderen dann auch machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, warum soll der es tun? Der hat ja was vorzuweisen, der hat ja Erfindungen, der hat ja Innovationen vorzustellen und keine Show. Ja, klar, natürlich hat das müssen nur die machen, wo keine richtigen Produkte haben. Die müssen das dann natürlich irgendwie verpacken und jeden Mist so hervorheben, dass es auch wirklich als Sensation, als Revolution dasteht. Ja. Das muss er nicht machen, weil Google macht die Revolution andauernd. Ja gut, dann können wir ja gar nicht enttäuscht werden, oder? Ja, das wird es halt zeigen. Ja. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was er damit meint, mit diesem Originalton. You won't believe what we've managed to get done in this release. Da bin ich mal wirklich gespannt. Diese Aussage ist ziemlich kräftig und das wird selbst für Google schwierig, sowas zu halten. Ich meine, was soll's denn großartig an Verbesserungen geben, was Android jetzt noch nicht hat? Also ich muss schon sagen, also diese Betriebssystemdesigner und die Leute, die hier die Ideen haben, von denen habe ich ja auch ziemlich Respekt, weil mir würden nur noch Kleinigkeiten einfallen, ja, was ich jetzt an Android verbessern würde oder zumindest an dem, was man schon weiß an diesem Ice Cream Sandwich. Und wenn jetzt da Larry Page sagt, ja, da würden wir uns alle wundern, dann bin ich mal gespannt, was da dann kommt vielleicht was wir uns einfach noch nicht vorstellen können, weil es noch absolut in der Geheimschublade gehalten wurde und jetzt vielleicht vorgestellt und gezeigt wird. Und ja, wenn was noch nicht durchgesickert ist, dann kann das tatsächlich ein richtiger Wow-Effekt werden. Ja. Ich meine, wir haben es ja schon gesehen auf dem Nexus Prime, da gibt es ja diverse Videos. Nur die Feinheiten kann man natürlich nicht sehen. Wer weiß. Ja. Also ich warte mal ab und ich denke, wenn er wirklich so viel Wind macht, dann hat es bestimmt seine Gründe. Der wird irgendwas vorstellen, wo wir jetzt im Moment überhaupt nicht mit rechnen. Und dann sitzen wir da und sagen, in unserem Jargon, geil. Na gut. Haben will. Da muss ich wieder lange, lange warten, bis ich es bekomme. Aber okay. Ja, ich hoffe, ich muss nicht. Obwohl, ich habe ja keinen Motorola mehr. Ich muss hoffentlich nicht ganz so lange warten. Nexus S-Besitzer, die sollen das auch relativ schnell bekommen. Das hoffen zumindest alle. Schauen wir mal, wie das in der Realität aussieht. Google Translate wurde mit einem Update auch nochmal verbessert. Es scheint jetzt etwas flüssiger alles abzulaufen. Das heißt, die Erkennung ist etwas schneller. Geht da von der Hand. Allerdings nichts, was man jetzt nicht schon vorher machen konnte. Vielleicht eben nicht ganz so flüssig. Mit diesem Translate ist es tatsächlich möglich, sich, sagen wir mal, mit Leuten zu verständigen, die kein einziges Wort von der eigenen Sprache kennen und man auch selbst kein einziges Wort von der Sprache des Gegenüber kennt, indem man einfach in das Android-Handy entsprechend reinspricht. Ja, da sind wir wieder bei den Voice-Actions, bei der Voice-Erkennung, die eben bei Android schon seit über einem Jahr drin ist. Ja, ja, aber es funktioniert jetzt erst seit kurzem richtig vielleicht, gut, vielleicht muss man schon dazu sagen, ja. So richtig gut funktionieren mit der Erkennung, zumindest was Deutsch betrifft. Ich wollte es erst seit dem letzten Update von. Ich wollte es gerade eben sagen, bitte tu das nicht jetzt so sagen. Das funktioniert seit einem Jahr wunderbar. Dass es in Swahili vielleicht nicht so wunderbar funktioniert, ist mir auch klar. Und in Deutsch eben erst seit ein paar Monaten ist das, ja. Aber ansonsten, bitte tu da diese Errungenschaften von Android in dem Bereich nicht schmälern, weil Deutsch ist nicht das Nonplusultra in der Welt. Ja. Für mich schon. Ja, gut, aber in der Welt halt eben nicht. Okay, also ich reagiere da vielleicht ein bisschen empfindlich drauf, weil eben so ein großer Hackmeck gemacht wird, wegen diesem Siri, ja. Und das eben eigentlich schon eine veraltete Android-Technologie ist. Die wird wahrscheinlich jetzt ersetzt werden in Ice Cream Sandwich. Das ist eine verbesserte Version, denke ich mal. Ja, also, naja, okay, lassen wir es mal. Es gibt ja immerhin eins ist ja anders da, ja. Es gibt kein Talkback. Das heißt, mein Handy spricht nicht mit mir. Zumindest nicht mit der Standard-App, mit der Standard-Ausführung von dieser Voice-Erkennung. Dafür gibt es dann Apps auch schon etwas länger. Ich glaube übrigens sogar länger als die Voice-Erkennung von Google. Egal, wie auch immer. Jedenfalls, dieses Google Translate funktioniert eben mit dieser integrierten Voice-Erkennung ganz gut. Und da spricht man eben rein. Die Übersetzung wird laut vorgelesen. Entsprechend kann man dann eben das Handy hinhalten, der das Gegenüber spricht. Und man versteht eben die Sprache vom Handy wiederum in seiner Sprache. Also im Prinzip, das ist sozusagen so eine kleine Zukunftsvision, die damit Wirklichkeit wird, was man schon in Science-Fiction-Filmen gesehen hat. Ja, einer spricht ein Apparat und dann kann man die Sprache übersetzen. Das funktioniert schon mit einigen Sprachen. Übrigens, was auch lustig war, in dem Demo-Video wird Japanisch übrigens als Sprache gezeigt. Ja, also wie man sich mit einer Japanerin verständigen kann. Tja, so ist es halt, ne? Gut. Dann gibt's noch ein kleines Gerücht. Der Mo ist schon total begeistert von den Themen, ich sehe es schon. Ja. Oh Mann. Naja, gut. Also, Samsung Galaxy S3, da gab's ein paar Gerüchte. Ein paar Daten sind da aufgetaucht davon. Oder, naja, Wunschdaten, vielleicht weiß ich es noch nicht genau. Wird sich zeigen, auf jeden Fall soll das Teil ein 1,8 GHz Dual-Core integriert haben. 1,8 GHz Dual-Core, ein bisschen enttäuschend, ich dachte, das S3 würde schon mit dem Quad-Core kommen. Ja, also das hätte ich eigentlich erwartet. Ja. Na gut. Dafür soll es ein 4,65 Zoll Super AMOLED Plus HD Display haben. Und dann also 2 GB Speicher, das ist ja mal sehr gut. Ja. 2 GB Speicher und eine 12-Megapixel-Kamera soll integriert sein. Auch das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Für 2012 sollte das anvisiert sein und natürlich mit Android 4.0 Ice Cream Sandwich kommen. Ja, so besagen eben die Gerüchte. Genau. Tja, schön, ne? Ja, da warte ich lieber dann auf das 3,8 GHz HTC Quad-Core-Gerät mit 38 Megapixel-Kamera und 42 Zoll Display. Gut, der Mo, wie er lebt und lebt, für Gerüchte hält er nichts. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, eigentlich müssten wir dann uns beschränken auf das, was da ist, nichts drüber reden und wären wir auch schneller fertig mit dem Podcast. Da brauchen wir gar nichts zu sagen. Doch, wir lesen dann die News von letzter Woche vor. Geht es. Okay. Nee, die News bestehen ja auch nur aus Gerüchten. Größtenteils. Das ist ja schlimm. Naja, gut. So. Und nun? Ja, das ist eine der größeren Themen heute, ne? Chat on. Das nächste, ja. Chat on, genau. Chat on. haben wir ja beide ausgiebig getestet. Ja. Das und stimmt. Sind auch zum Ergebnis gekommen. Ja, also ich habe jetzt genau, also jeder hat da, glaube ich, sein eigenes Ergebnis jetzt gefasst. Ja. Weil wir hatten uns jetzt vorher nicht verständigt oder nicht geeinigt. Also von daher ja, weiß wir ich haben uns schon verständigt über die Software. Das über die Software natürlich, klar. Aber wir haben das jetzt, also ich habe das zumindest mal nicht so bewertet jetzt. Ne? Bin ja aber gespannt, was du davon hältst. Willst du anfangen? Fang du mal an. Ja, also ich kenne deine Probleme, die du beschrieben hast. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, wenn du erstmal anfängst. Ha, du hast meinen Artikel jetzt noch gelesen. Ah, hättest du nicht machen sollen. Ich habe mir vor der Sendung schnell einen Artikel geschrieben, die hat er jetzt schon gelesen. Das ist natürlich schlecht. Nein. Du hast mir ja die Woche schon gesagt, dass bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Und seltsamerweise hat es bei mir aber reibungslos erstmal geklappt. Der Mo fällt mir halt ständig in den Rücken. Na warte, das wird noch teuer. Ja, so ist es halt. Ne? Weil die Aktivierung zum Beispiel ging bei mir innerhalb von wenigen Sekunden. Das war überhaupt kein Thema. Ja, mach ruhig weiter. Es tut mir ja leid, aber es ist. Also Leute, wenn es nachher technische Probleme gibt und der Mo ist einfach weg aus dem Chat, dann kann ich nichts dafür, okay? Also ich bin da nicht schuld dran, ja. Oh nein. Ab morgen moderiert Rio die neue Sendung Mann, bin ich doof. Ja, genau. Und sie werden hauptsächlich über Mo handeln, genau. So, also Chat on. Ich hab's ja mit Mo, wie gesagt, getestet und ich bin zu einem niederschmetterten Ergebnis gekommen. Ich war sehr euphorisch auf diese Chat on App. Vielleicht auch deswegen, die Erwartungen waren vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich dachte, Samsung würde da was auf die Beine stellen, was eine große Zukunft hat oder haben könnte. Und ja, ich wurde mal ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Also ich habe die App installiert, ein bisschen früher als der Mo, als der Mo das gemacht hat, eben die Server wieder ein bisschen besser verfügbar. Ich habe jedenfalls den Code angefordert, einmal und eine Stunde, zwei gewartet, es kam nichts, dann nochmal angefordert, wieder nichts. Und da habe ich so circa 10, 15 Mal angefordert und habe die Codes habe ich auch alle bekommen, die 10, 15 Codes. Nach etwa 5 bis 6 Stunden kamen die so nacheinander rein. So der letzte Code hat dann insgesamt, wie viel waren es? Etwa 14 Stunden gedauert, bis ich dann den gültigen Code bekommen habe, den ich eingeben konnte. Und da war die Chat-On-Applikation freigeschaltet. Na gut, Schwamm drüber, habe ich gedacht, das sind die Anfangsschwierigkeiten. Wobei die App deswegen auch schon extrem miese Bewertungen bekommen hat im Market, weil die Leute sich nämlich verzweifelt versucht haben zu registrieren und es ging nicht. Und dann ja, ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern und so weiter und so weiter. Vielleicht sollte man sich, wenn man so einen Service einführt, vielleicht auf ein klein wenig Andrang gefasst machen und vielleicht ein bisschen mehr Serverkapazität zur Verfügung stellen, damit so ein großes Unternehmen wie Samsung dann eben wenigstens den Start einer Chat-App verkraften kann. Ja, okay, gut. Also. Ein kleines Problem, was du jetzt auch gerade ansprichst, ich meine, das Aktivieren alleine ist es nicht nur. Viele haben sich auch darüber beschwert, dass man sich über die Telefonnummer aktivieren muss. Das ist halt das leidige alte Thema. Die Leute sagen halt, ich möchte nicht meine Telefonnummer rausgeben und. Ja, gut. Ich meine, von der Einfachheit her, keine Frage, wenn ich eine Nummer angebe und diese Nummer ist bei jemand anders gespeichert, dann kann ich auch problemlos bei dem gefunden werden. Cool. Das ist der große Vorteil. Keine Frage. Also ich glaub's nicht, dass es daran liegt. Sag ich dir ganz ehrlich. Weil ich sehe dann kein Problem, dass 90% der Menschen haben kein Problem damit, ihre Telefonnummer in eine Chat-App einzutragen, weil das macht man auch, wenn man SMS schreibt. Ja, dann übermittelt man auch seine Telefonnummer dem Absender quasi. Und es ist ja auch so, wenn man eine SMS bekommt, stell mal vor, wenn wir das jetzt auf G-Talk umsetzen, ja. Bevor du mir eine SMS schreiben kannst, muss ich erst dich freischalten. Das heißt, du musst mir eine Anfrage von deinem Handy schicken. Ich muss sagen, ja, der darf mir jetzt SMS schicken, ja. Und dann kommt die Anfrage zurück und dann weißt du, okay, jetzt kannst du mir eine SMS schicken. So geht das nicht. Ja, jeder, der deine Telefonnummer hat, kann dir eine SMS schicken. Boom! So ist es. Und so ist es eben auch mit der Chat-On-App. Das heißt, ich muss meine Telefonnummer eingeben, ja, damit der Chat-On-Server weiß, ich bin jetzt erreichbar. Ich bin jetzt online. Ja. Und dann können alle, die mich im Telefonbuch haben, also die meine Telefonnummer haben, in ihrem Telefonbuch und auch diese Samsung Chat-On-App installieren, sehen, der hat Chat-On und kann mir einfach eine Nachricht schreiben. Unglaublich, oder? Ohne, dass ich noch was machen muss. So wäre das der Idealfall. So sollte es funktionieren. Leider ist es nicht ganz so einfach gewesen bei Chat-On. So einfach geht's aber, und das war nämlich meine Referenz, bei WhatsApp. WhatsApp. Und WhatsApp ist eine ausgezeichnete App, die die beste Bewertung bekommen hat. Und da muss man auch seine Nummer angeben. Und das ist keine große Firma, sondern eine 08, also bis zu dem Zeitpunkt, eine kleine 0815 Firma. Und die Leute haben überhaupt kein Problem gehabt, die Telefonnummer anzugeben. Ja, diese Services, die beschränken sich ja nicht nur auf Deutschland, wo man vielleicht ein bisschen engstirniger ist mit solchen Sachen, ja, aber in anderen Ländern ist, oder in vielen anderen Ländern ist es eben nicht so. Da machen sich die Leute überhaupt keinen Gedanken drum, ja. Die schreiben sogar ihre Telefonnummer ins Internet, man glaubt es kaum. Ah ja, okay, aber auf jeden Fall wäre es genau so zu wünschen gewesen, dass es so einfach ist. Leider war es nicht so einfach. Nachdem der Mo die App dann installiert hatte, hatte ich zwar eine Benachrichtigung nach circa einer Stunde, dass ein neuer Freund verfügbar ist, aber aufgetaucht ist er in der Freundesliste nicht. Das hat weitere Stunden gedauert, bis dann endlich Mo hier angezeigt wurde als Kontakt. Und dann konnte man eben das machen. Ja, dieses mit der Aktivierung, dass es eben so lange gedauert hat, wie gesagt, das waren halt Anfangsschwierigkeiten, klar. Es ist allerdings trotzdem noch eine Hürde, die genommen werden muss. Ja, und danach war eben der Dienst, ja, sagen wir mal, nicht so, das ist halt eben der Hauptgrund, so wie ich das erwartet hätte. Ja, weil es kann nichts mehr, was zum Beispiel WhatsApp nicht auch kann. Es kann nichts mehr. Aber WhatsApp hat schon sehr, sehr viele Nutzer. Jedenfalls viel mehr als Chat-On momentan. Auch wenn Samsung das demnächst auf alle neuen Geräte, so wie ich das verstanden habe, standardmäßig installiert hat und das Ganze auch auf iOS geht und auch auf Desktop, übrigens iOS und so geht auch bei WhatsApp, ja. So ist es dann doch eben eine Geschichte, wo ich ja, sag, was bietet eben diese App mehr als WhatsApp oder eben auch, und jetzt kommt wieder die Sache, GTalk. GTalk ist auf jedem Android-Handy drauf, auch auf iOS kann man es nutzen, mit ein paar Abstrichen. Ja. Es gibt auch Desktop-Apps, Cloud-Apps, wie zum Beispiel Mail. Aus Mail heraus kann man auch GTalk nutzen und so weiter und so weiter. Das einzige Problem ist halt, GTalk hat keine Offline-Message-Funktion. Das heißt, wenn man was schreibt, muss derjenige online sein. Wenn er nicht online ist, dann kann man gar keine schicken. Sondern dann sollte man, so stellt sich das Google jedenfalls vor, auf Mail ausweichen. Weiterhin fehlt halt bei GTalk die Multimedia-Funktionen. Man kann zum Beispiel eben bei Chat-On und WhatsApp Bilder, Videos, Audio-Fetzen, also Audioaufnahmen und so weiter schicken. Ja? Und das erscheint dann praktisch in diesen Dialog. Also es ist ganz, ganz schön. Das ist auch gut soweit. Nur, ja, das war's. Dann habe ich schon etliche Bugs entdeckt. Beispielsweise die Animated Messages. Ja, das ist einer der Punkte, die hauptsächlich also in der Werbung vorgestellt wurden bei Chat-On oder für Chat-On von Samsung. Dass man eben so animierte Nachrichten schicken kann, ja, wo man dann was malt und dann wird das aufgebaut, so wie man das macht und man kann dann noch ein paar Töne dazu machen und boah, was das ist, Herzl und alles mögliche. Ja, ja, konnte ich leider nicht ausprobieren, weil auf meinem Nexus S stürzt die Software sofort ab, wenn ich versuche, eine animierte Nachricht zu erstellen, wenn ich anfange zu zeichnen beispielsweise und zack, stürzt das sofort ab. Ja, und also konnte ich diese Funktion noch nicht mal testen, da sie verbuggt ist. Du hattest auch Probleme, die hatten sich aber, glaube ich, nach dem Neustart vom Handy, hast du gesagt, gell, erledigt. Was war das? Mit dem Video irgendwas? Ja, Video zeigt er, beziehungsweise ist es so, dass er, wenn ich auf Video hinzufügen gehe, dass er halt eben kein Vorschaubild anzeigt. Also man denkt, es funktioniert nicht. Ja. Geht man aber auf Aufnahme und dann springt ganz plötzlich das Display an und macht eine Aufnahme. Okay, gut. Ansonsten muss ich sagen, hat eigentlich alles funktioniert soweit. Mhm. Also auch die Animated Messages, ich habe dir ja auch welche geschickt. Ja, du hast ein HTC Sensation, da scheint es offenbar dann keine Probleme zu geben mit den Animated Messages. Ja. Ja, genau. Wobei, ich muss jetzt noch dazu sagen, vielleicht sollte man das Programm jetzt nicht gleich so komplett runterziehen, es ist noch neu. Wir geben allen Programmen, die neu sind, immer die Chance zu verbessern. Mhm. Das sollten wir hier auch tun. Bevor wir die jetzt komplett hier niedermachen, lass die mal ein Update noch rausbringen. Es ist ja noch ganz neu. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir hatten schon einige Programme, die am Anfang richtig kacke waren. Ich sag mal, wie es ist. Und ganz plötzlich nach ein, zwei Updates war das Spitzenklasse. Mhm. Ja, durchaus. Ich werde mir auch diese App nochmal anschauen, in vielleicht einem halben Jahr oder so. Und gucken, was draus geworden ist. Allerdings vorher werde ich die satten 11,3 Megabyte von meinen Geräten wieder runterwerfen, weil das bringt mir keine Vorteile. Wird mir es dann irgendwann mal wieder halt angucken, wenn sie die App verbessert haben. 11,3 Megabyte, ja, ist die Anwendung groß und man kann sie auch nicht auf die SD-Karte schmeißen. Die muss im Hauptspeicher vom Telefon sein. Ja, also das ist auch ein weiterer Punkt. Und ja, kann sie gegen WhatsApp oder KakaoTalk anstinken? Nein, definitiv nicht. Es gibt keinen Grund, warum man nicht WhatsApp oder KakaoTalk benutzen sollte. Oder soll, oder stattdessen eben ChatOn nutzen soll. Weiß ich nicht, wieso oder warum man das machen sollte. Höchstens, wenn eben die ersten Bada-Handys auf dem Markt sind mit diesem Chat-On integriert, weil Bada-Nutzer da wohl keine andere Möglichkeit haben. Und so könnte Samsung eben nur diese App etablieren, wenn sie eben das konsequent in alle ihre Geräte einbauen würden. Aber Gerüchte gehen ja schon um, dass Google an WhatsApp interessiert ist. Ja, und es könnte ja auch sein, dass Google dann irgendwie mal WhatsApp vielleicht in G-Talk integriert, weil ehrlich gesagt, das wäre das Optimum. Ja, ich mag G-Talk. Ich wäre jetzt bereit gewesen, hier mein G-Talk vielleicht etwas ins Abseits zu stellen, stattdessen dieses Samsung Chat-On zu benutzen, weil die Versprechen und die Ideen sind erstmal gut, aber wie gesagt, es hebt sich halt nicht ab von der schon vorhandenen und weit verbreiteten Konkurrenz. Also ich meine, wenn man mal G-Talk in Kombination mit Mail sieht, dann kann man eigentlich alles genauso machen. Ich kann eine Sprachaufnahme machen, kann sie per Mail schicken, ich kann Bilder, Videos per Mail schicken, ja, und direkte Textnachrichten, direkte Textnachrichten, also Chat 1:1. Rio, geht du ja redest auch ja von der Grundfunktionalität von Android. Ich kann ja fast überall raus, über alle möglichen Medien meine Dateien versenden, ob das jetzt Audio, ob das jetzt Video, ob das jetzt Fotografie ist. Ja, genau. Und insofern reden wir ja von der Grundfunktionalität. Das hat ja nicht unbedingt was jetzt mit G-Talk zu tun. Ich kann es ja auch über jeden anderen Dienst, sage ich mal, verschicken. Ne, das geht ja auch gar nicht über G-Talk. Das habe ich übrigens ausprobiert. Man kann zum Beispiel kein Bild über G-Talk versenden, auch nicht aus der Applikation raus. Ja, auch nicht, auch übrigens noch nicht mal die Location, auf der man sich gerade aufhält, ja, also die Geodaten kann man auch nicht verschicken über G-Talk. Ich weiß nicht warum. Man kann sie über SMS verschicken, man kann sie über Mail verschicken, aber man kann sie nicht über G-Talk verschicken. Automatisch jedenfalls, ja. Okay. Ja, das ist, also, ist mir ein Rätsel, warum Google da das nicht macht, keine Ahnung. Aber die werden es vielleicht wissen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall die Kombination E-Mail und G-Talk, ist zwar nervig und genau das ist genau das Problem. Also ich kann keinem normalen User vermitteln, du pass auf, ich will dir jetzt eine Textnachricht schicken, du musst mich freischalten, ja. Ich brauche dem seine G-Talk-Adresse, daran scheitert es meistens schon, Ja, das, auch wenn das die normale E-Mail-Adresse ist. Viele Leute haben einen Google-Account und kennen noch nicht mal ihre E-Mail-Adresse, noch nicht mal ihre Google-E-Mail-Adresse, weil die sagen, ich mach nichts mit Google-Mail. Ja, da kann ich aber auch reinreden. Es gibt auch viele Leute, die haben ein Handy und kennen ihre eigene Telefonnummer nicht. Also, ja, das stimmt. Das auch. Ist, Entschuldigung, also heutzutage kann man, glaube ich, verlangen, dass E-Mail, eine E-Mail-Adresse ein Ersatz sein kann für eine Telefonnummer. Ja, genau, aber es ist eben nicht vermittelbar, es ist eben nicht so der Fall. Du kannst es zwar voraussetzen, aber es wird nicht funktionieren. Ja, es wird nicht funktionieren. Genau, das ist genau die, sag ich mal, wir haben jetzt in dieser Generation genau die Probleme wie früher die Leute, die einen Videorekorder bekommen haben und konnten den nicht programmieren. Ja, und da haben sie jemand geholt, den Nachbar oder so, der vielleicht ein bisschen fitter war und der hat ihnen dann einen Videorekorder programmiert, für eine Sendung aufzunehmen. Das sind die Realitäten, mit denen wir zu kämpfen haben und Android ist ja ein Massenprodukt und wie gesagt, die Leute richten sich einen Google-Account auf dem Handy ein und kennen ihre Gmail-Adresse nicht. Ja? Mhm. Und die wissen auch gar nichts über Google Talk und so weiter. Und, ja, das gibt's auch, das stimmt. Und, also ich kann aber nachher nochmal was, später habe ich nochmal ein Thema, wo ich drüber erzählen möchte, was für Möglichkeiten okay. da sind und was von den Leuten tatsächlich genutzt wird. Okay, man könnte es ja auch jetzt abkürzen, weil im Prinzip ist ja alles gesagt. Also ChatOn ist meiner Meinung nach weder eine Konkurrenz zu WhatsApp, noch kann es GTalk ersetzen für die anderen Bereiche, sage ich mal. Ja. Schade, ich würde mir wünschen, dass Google jetzt GTalk erweitert, eben auch über die Telefonnummererkennung geht, dass man sich nicht mehr anmelden muss, dass man sich nicht mehr freischalten lassen muss, sondern dass einfach Google genau wie WhatsApp und ChatOn erkennt, so diese Nummern sind in dem Telefonbuch eingetragen, prüft, ist bei dem GTalk aktiviert, ja, okay, dann kann ich kommunizieren und fertig. Da muss nichts mehr mit freischalten und erlaube ich, dass er mir eine Mail schicken darf oder eine Nachricht schicken darf und das wäre eine schöne Sache, wenn das so geht. Okay. Puh, so, was haben wir noch? Weiteres Gerücht, Google steht wohl kurz vor der Eröffnung eines eigenen MP3-Stores. Ja, in den USA. Ja, war ja klar. Also nicht nur uns. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen? Das war ja schon mal ein Thema, als da so langsam aus den Tiefen da rauskam, es kommt irgendwann was. Du meinst das Google Music da. Ja. Google Music und somit natürlich auch Google Cloud Space. Das war ja damals gleich mit dem Thema, ne? Mhm. Also wenn ich mich so richtig zurückerinnere, gut, ich muss dazu sagen, liebe Zuhörer, das ist bestimmt ein Dreivierteljahr her, als wir darüber gesprochen haben. Genau müsste ich jetzt selber nachrecherchieren. Interessant ist es, dass es sich jetzt langsam festigt. Und du hast jetzt da ganz, ganz neue Informationen ausgegraben, ja? Ja gut, also es sind, wie gesagt, Informationen sind mehr halt Gerüchte, ja. Dass die New York Times berichtet, dass eben Google offenbar kurz vor der Eröffnung eines eigenen MP3-Stores steht. Das wäre natürlich aus dem Grund verwunderlich, weil alles ziemlich geheim abgelaufen ist dann, ja. Das größte Problem ist ja, sich mit den Plattenlabels zu einigen, ja. Google Music Beta, was da Google angeboten hat in den USA, das ist ja quasi nur, wo man seine eigene Musik praktisch hochladen kann, seine eigene Musikdateien hochladen kann, kann sich aber keine kaufen, ja. Und das soll eben jetzt da noch mit dazukommen, dass man sich eben wie bei Amazon zum Beispiel die Musik kaufen kann, diese dann in der Cloud ablegen und dann eben darauf zugreifen kann, ja. Mhm. Sind da ein Schritt hinter Amazon die ganze Zeit, nur weder der Amazon Cloud Music Dienst noch der Google Music Dienst sind offiziell in Deutschland gestartet und ja, ich sag mal, bis Google sich mit dem Plattenlabel in jedem einzelnen europäischen Land geeinigt hat, da wird noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Mhm. Es sei denn, die hätten jetzt wirklich insgeheim da Verhandlungen gemacht mit den Plattenlabels, die wir alle nicht kennen. Und GEMA hat ja da auch noch ein Wortchen mitzureden in Deutschland. Und in Frankreich hat DNR für Verwertungsgesellschaft. Und also Verwertungsgesellschaft hört sich schon so komisch an, ja. Also es ist schon schwierig teilweise in manchen Verkehrsstrecken an Wegelagerer vorbeizukommen. Und deswegen ist es da eben eine ziemlich große Sache in Europa. Du bist ja auch noch einer der Glücklichen, der ein Google Music Account hat. Richtig, genau. Ich habe auch noch einen, und zwar habe ich den noch, ich glaube einen Tag bevor er abgeschaltet wurde in Deutschland, habe ich den noch aktivieren können. Zwar in englischer Sprache, aber es war ja auch eigentlich für den deutschen Markt gar nicht gedacht gewesen. Und ja, schöne Sache. Ja. Schade, dass es erstmal wieder abgeschaltet wurde. Von abgeschaltet weiß ich jetzt eigentlich nichts. Also man kann kein Google Music Konto mehr aufmachen in Deutschland. Also selbst in englischer Sprache kommt dann die Meldung, dass es nein, das ging noch nie. Wäre. Du brauchst eine Einladung von jemand, der in den USA Google Music hat, dann geht's. Ja, auch mit Einladung. Das geht nicht. Also ich habe es selbst probiert noch mit einem Account von hier. Ja, von okay, hier. Gut. Und es geht leider nicht. Also kommt über eine Meldung in Ihrem Land, geht's nicht mehr, fertig. Gut, gut. Und meins ist halt noch offen. Ich habe halt schon Musik hochgeladen. Und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, kann ich wenn jetzt noch wenn jetzt noch ein schönes Shop dazukommt, wäre eine klasse Sache. Ja, gut, dann, was haben wir noch? Ja, mach mal du weiter. Was haben wir noch? Oh ja, was haben wir noch? Ja, für alle Office-Freaks. Was heißt Office-Freaks? Kommt ja immer wieder die Frage, wann gibt es mal für Tablets zumindest, fürs Handy kann man jetzt drüber streiten, ob es Sinn macht oder nicht, aber wann gibt es für Tablets endlich mal ein richtiges Office, ein richtiges, ich sag mal, ein richtiges Writer-Programm, richtige Tabellenkalkulationen und. Mhm. Und wir kennen ja die Freunde, die damals Open Office, sag ich mal, entwickelt haben. Diese Leute sind übrigens weg von Sun oder ehemalig Sun, jetzt Oracle, und haben ihr Open Source Projekt jetzt weitergeführt unter dem Namen LibreOffice. Mhm. Und genau diese Jungs wollen auf Android erstmal vorrangig für Tablets tatsächlich ein Open Office rausbringen. Wird natürlich noch lange dauern, also es wird nicht von heute auf morgen passieren. Man vermutet Ende 2012, Anfang 2013. Also es ist zwar noch lange hin, aber ich finde, das ist auf jeden Fall mal erwähnenswert, dass da was Umfangreiches, was Komplexes kommt. Vielleicht als Konkurrenz zu Google Docs, weil da entwickelt sich ja auch immer alles weiter und ich vermute, dass da auch bis dahin noch verbesserte Funktionalität für Tablets da ist. Ich hoffe es zumindest. Und ja, ich denke, die LibreOffice-Jungs, die kriegen das hin. Die haben ja wirklich für alle Betriebssysteme das Teil schon gebastelt und freigegeben. Es gibt's ja wirklich von Linux, Windows, Mac, das gibt's ja für alles. Und ich bin mir sicher, es wird für Android auch eine funktionsfähige Fassung irgendwann geben. Ja. Ja, dann gut. Eine Geschichte, die sicherlich dir ganz gut gefällt. Mhm. Ich sag nur, I like chewing gum, yeah. Es ist schon lange her. Ja, es ist schon lange her. Aber ich glaube, du kennst ja die Sprüche alle auswendig, glaube ich noch. Ne? Ja, ja. Es ist schon lange her. Aber manche Sprüche kann man einfach nicht vergessen. Ja, it's time to kick ass and chew bubble gum. Ja, genau. And I'm all out of gum. Auf jeden Fall, du kannst dich freuen, weil es kommt tatsächlich Duke Nukem 3D, und zwar der Klassiker, kommt auf Android raus. Hey. Und ich sag ja, also es wird ganz spaßig, und zwar eine Kooperation zwischen Machine Works Northwest und Tapjoy. Tapjoy, genau. Die bringen den Klassiker Duke Nukem 3D für Smartphones und Tablets raus. Mehr weiß ich noch nicht. Also es gibt nur eine Vorankündigung, dass es eventuell noch dieses Jahr kommen soll. Es gingen dann auch Gerüchte rum. Gut, ist schon ein Gericht, ne? Ja. Dass Duke Nukem 3D Reloaded kommt, das ist aber was anderes. Ja, da kommst du vielleicht fürs jüngste Gericht, wenn du sowas weiter sagst, ja. Also wir reden hier ganz klar von dem Klassiker Duke Nukem 3D, so wie man den kennt, so wie ich ihn hier noch original auf CD im Schrank stehen habe und auch nicht hergebe, der bleibt da stehen. Leider läuft es ja nicht mehr oder kriegt man es eigentlich nicht mehr zum Laufen unter den neueren Windows-Systemen. Aber naja, vielleicht habe ich mal irgendwann mal Lust und mache ein DOS und ein altes Windows drauf. Da kann ich dir einen Tipp geben, da gibt es einen DOS-Emulator, ja, mit dem kannst du alte DOS-Spiele zum Funktionieren bringen. Also du kannst Duke Nukem spielen, es geht, ja, es geht. Es wird gehen, ja. Es wird gehen? Genau. Ja, Hauptsache ich habe Chewing Gums dabei. Ja, ich meine, ein Computer ohne Duke Nukem 3D, das kann gar nicht sein. Ja. Nein, also ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Mhm. Und ganz ehrlich, auch wenn es kostenpflichtig sein wird, also ein paar Euro gebe ich sicherlich dafür aus. Mhm. Das ist es mir wert. Auf jeden Fall. Vorausgesetzt, die Steuerung ist auch gut gemacht. Und wenn wir schon bei den Spielen und bei den Spielefreaks sind, da kommt jetzt noch was ganz... Oh, er sagt schon ja. Ja. Und zwar Grand Theft Auto 3. Wer kennt das nicht? Das war, glaube ich, das bekannteste überhaupt. GTA 3. Das muss man mir vorstellen. Genau. GTA das ist noch, 3. Ja, was, GTA 3. Da, also ich meine, man kann eigentlich nur sagen... ja, mehr kann man eigentlich dazu sagen. We like chewing gums, ja genau. nein, also es ist tatsächlich so, Rockstar Games... bringt im Zuge des 10. Geburtstags von GTA 3 tatsächlich eine Android-Version raus. Das wollte ich fragen. Ist das offiziell, ja, offizielle App dann, also offizielles Spiel oder ist es nur eine... Nein, es ist ein offizielles Game von Rockstar Games. Und es ist so, es gibt also auch eine offizielle Pressemitteilung, bis Herbst soll das erscheinen. Allerdings eine Geschichte, die habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Mhm. Es ist auf bestimmte Geräte erstmal limitiert. Ich vermute aus technischen Gründen. Mhm. Und das verstehe ich wiederum nicht, weil ich meine, unter Android sollte das ja kein Problem sein, gleich mehrere Geräte abzudecken, weil zum Beispiel das HTC Sensation ist nicht dabei. Bei den Phones wird hier erwähnt Droid X2, HTC Evo 2, LG Optimus 2X, Motorola Atrix und Samsung Galaxy S2. Und bei den Tablets, die lese ich jetzt nicht alle vor, auf jeden Fall Sensation, was ja eigentlich ein sehr leistungsfähiges Gerät ist, nicht dabei. Mhm. Finde ich eigentlich ein bisschen erschreckend. Ich meine, man kann es ja trotzdem mal probieren, falls es installieren lässt, ja, weil oftmals sind eben, geben die nur die Geräte an, die sie getestet haben. Ja. Und es ist halt, es ist schon ein Problem. Es scheint momentan auch in Mode zu kommen, dass sich da Firmen offenbar nur auf bestimmte Handys spezialisieren. Oder dass die Verträge haben. Ja, Packel gibt's nur für Sony Ericsson. Würde ich gerne mal spielen. Geht nicht. Ja. Ja, also, was soll das? Ja, und ich habe auch AirAttack HD, geht auch nur für bestimmte Telefone. Ja, ich meine, Skype geht ja auch nur für bestimmte Android-Geräte. Ja. Ja, also es ist mir auch ein Rätsel, aber okay. Schlecht programmierte Apps fallen halt überall auf. Ne? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht man für GTA 3 einen Emulator, der in einem Emulator läuft und deswegen läuft nur auf bestimmte Geräte. Nee, Spaß beiseite. Also ich würde mich freuen drauf. GTA 3 war ein richtig geniales Spiel. Und das ist auch was ich mir vorstellen könnte, da ein paar Euro auszugeben und auf meinem Sensation in meiner Pause ein bisschen zocken zu können. Definitiv. Es gibt aber auch andere, die haben es ganz aufgegeben, weißt du das eigentlich? Oder die werden es ganz aufgeben. Was denn? Weil Dell geht komplett, zieht sich zurück vom Android und will zukünftig speziell für Windows Phone 8 sich etablieren. Ich kann ja jetzt garstig sein, kann sagen, Gott sei Dank kommt der Scheiß vom Markt, aber ganz so krass vielleicht nicht, aber die Update-Politik ist nicht besonders gut von Dell, was Android betrifft und also es gibt auch viele, viele unzufriedene User. Könnt natürlich jetzt spekulieren, woher das kommt, warum machen die das? Warum, dass sie das machen? Ja, vielleicht, weil sie einfach gegen die Firmen, die halt entsprechend sich etablieren konnten, die halt eben HTC und so weiter und Samsung halt eben, das können sich damit gegen die nicht behaupten. Mhm. Und das ist der Grund. Und es kommt natürlich noch dazu, dass halt eben, ich sage mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz stimmt. Mhm. Ja. Ich finde, Dell ist für das, was es bietet, relativ teuer. Du meinst, es hat nichts dazu, damit zu tun, dass es vielleicht dann Exklusivverträge besonders günstig für Windows 8 Lizenzen gibt, falls Dell eben dann auf Android-Geräte verzichtet. Das Kann ja sein, das ist durchaus möglich, dass sie sich dadurch einen Vorteil verschaffen, halt eben über den Weg, sage ich mal, versuchen zu etablieren. Die Frage ist, ob WP8 wirklich erfolgreich sein wird. Ich meine, es ist schön, dass wieder eine Konkurrenz kommt, eine neue. Ja, ich meine, WP8, sage ich mal, wird sicherlich eine neue Konkurrenz sein. Das vergleiche ich mit WP7 nicht mehr. Nee, definitiv. WP7 ist tot. Das ist vorbei eben. Und insofern ist es immer gesund, eine Konkurrenz auch zu haben. Ist auch schön, weil Dell auf diese Konkurrenz setzt. Wer weiß, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Nur den Das habe ich auch nie Absatz, den sie auf behauptet, dem ja. Android-Market, sag ich mal, verlieren und also diesen Kampf oder diesen Wettbewerb einfach aufgeben, das ist eine Entscheidung, die ich persönlich wirtschaftlich fragwürdig finde. Also Aber okay. ich glaube, Dell wird Android mehr vermissen, als die Benutzer Dell vermissen werden im Android-Bereich, oder? Das wird mit Sicherheit kommen. Weil, also zumindest bei uns in unseren Breiten haben sich die Dell-Geräte eigentlich nie wirklich gut verkauft, sei es jetzt durch einen komischen Formfaktor oder eben durch das, ja, sag ich mal, nicht gerade berauschende Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, schlecht waren die Dells nicht, auf keinen Fall, ja. Aber sie waren halt auch nicht jetzt ausgesprochen gut. Und wie du schon richtig gesagt hast, so gegen die Konkurrenz von Samsung und HTC und Toshiba, was jetzt auch, die auch weiter auf den Markt drängen, LG und alle, also ich meine, schon schwierig, ja. Gut, ich meine, die haben ihre Entscheidung getroffen. Ich wünsche denen trotzdem viel Spaß auf ihrem neuen Weg. Erfolg wünsche ich denen Erfolg. jetzt nicht. Na. Nee, also ich muss Und sagen, ich wäre auch froh, wenn Windows Phone auch ein paar Prozent mehr erreichen würde als Windows Phone 8, ein paar Prozent mehr erreichen würde als Windows Phone 7, ja, dass man vielleicht mache ich zumindest mal mal. Multiboot bei mir drauf, dann habe ich dann alles drauf. Von Ja. OS bis Windows Phone habe ich dann alles drauf. Nee, Quatsch. Nein. Nein, meine ich jetzt wirklich, weil gerade in dem Bereich ist Konkurrenz immer ganz gut und ja, ich denke, Ich bin das auch kann gar man. nicht mal davon jetzt überzeugt, dass WP8 wirklich schlecht ist. Also, Das ist ich dort kann mir kann. Das können vorstellen, wir auch gar nicht sagen noch. Also nee, ich kann es zumindest nicht sagen, ich habe es noch nie ausprobiert. ich meine, Microsoft ist auch nicht blöd und ich bin mir sicher, die haben da einiges geändert, was Benutzer wieder in die Richtung schwimmen lässt. Die Frage ist natürlich, ob sie da wirklich viel abgreifen können, weil sie sind einfach hinterher. Aber jetzt warten wir es mal ab, mal gucken uns mal Windows Phone Ja, 8 an, wenn genau. es da ist und dann werden wir sehen, ob es wirklich was taugt oder nicht. Richtig, richtig. So, und Aber es gibt noch jetzt gute Tusch. Nachrichten. Ja, Tusch. Dürüm, Ja, du weißt, das war jetzt, ne? Lizenzgebühren, ne? Nein, das habe ich mit meinem eigenen Mund gemacht, ja. Ja, trotzdem. Du weißt ja, wer covert, der muss auch, ne? Nee, also es ist unglaublich. T-Mobile hat es jetzt auch ermöglicht, über den Android-Market zu bezahlen. Also jetzt nach Vodafone sind das die zweiten, die nächsten, die hier jetzt ihren Kunden die Möglichkeit bieten, Android-Applikationen über die Telefonrechnung zu bezahlen. Oder über die Mobilfunkrechnung. Sehr Und schön. zwar ab 11.10. ist es gestartet. Und ja, was soll man da noch dazu sagen, wenn die zwei Großen haben es jetzt gemacht, Tja. da wird es nicht mehr lange dauern und alle anderen werden folgen. Also ich muss mal schauen, ob das über Vodafone denn jetzt endlich geht, weil als das angekündigt wurde, hatte ich das gleich ausprobiert, da ging das nicht. Da hatte ich keine Option, um bei Vodafone mit über die Telefon, also mit Ich habe da so eine der Befürchtung, Telefonrechnung also zu zahlen. Ne? ich habe da die Befürchtung, dass es vielleicht ein gebrandetes Gerät sein muss. Möglicherweise oder eben, dass es auch nicht über diese Provider geht, wie zum Beispiel Mobilcom Debitel, sondern dass es direkt ein Vertrag mit T-Mobile bzw. eben Vodafone sein muss. Ja? Und das könnte natürlich alles eine Rolle spielen. Von daher werden trotzdem wieder viele Leute leider von diesem Service nicht profitieren können dann. Ja, Ich würde es jedenfalls mal bei meinem T-Mobile probier es ausprobieren aus. nach der Sendung und mal schauen, ne, was da los ist. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Genau. Dann habe ich hier noch eine Beschwerde. Du weißt, was als nächstes kommt. Nein, noch nicht ganz so jetzt. Ne, ganz, okay. Was eine Ich weiß nicht, Beschwerde? viele Oh. von euch konnten ja eine Beschwerde von mir. Ah. Okay. Viele von euch haben ja mitbekommen, es ging ja durch alle Nachrichten, Und zwar die Tagesschau-App steht vor Gericht. Sie würde angeblich die, ja, was soll ich sagen, die Kunden der Printmedien wegziehen. Ich, ganz ehrlich, ich bin entsetzt, dass überhaupt so eine Verhandlung stattfinden soll. Weil, wo sind wir denn? Jeder, der hier, dem hier irgendwas nicht passt, ja, weil es einfach zeitgemäß ist, fängt an und klagt und macht und tut. Wir hatten das einmal bei der Mediathek, die ZDF-Mediathek, kennen auch viele Leute, hatten einen riesen Inhalt an Informationen. Es wurde geklagt und siehe da, es dürfen nur noch, ich weiß gar nicht, Rio, weißt du wie lange? Ich glaube 14 Tage dürfen noch drinstehen. Alles, was älter ist, darf gar nicht mehr gezeigt werden. Also, was soll das? Was soll das? Wir gehen nicht voran, wir gehen rückwärts. Ja, dann, ja. Ja, dann finde ich, dass der Vergleich Printmedien und Tagesschau-App gar nichts zu tun hat. Also in der Tagesschau-App sind halt eben niedergeschrieben die Berichte, die man normalerweise senden würde und fertig. Und das hat mit Printmedien gar nichts zu tun. Ich kann nur eins sagen, ich bin so stinkesauer, ja, dass ich meine Zeitung jetzt kündigen werde. Ich unterstütze diese Art nicht mehr. Ja, also ich kann ja genau sagen, die haben eben Angst, dass die Leute sich kostenlos übers Internet informieren. Das ist aber die Zeit. Was übrigens eben das Recht von den Leuten ist, auch kostenlos an Nachrichten ranzukommen. Nachrichten sind Information und Information ist ein Grundrecht, das ein Bürger hat. Und damit hat natürlich auch ARD und ZDF ganz richtig gehandelt, dass sie solche Apps anbieten, denn der Konsum verlagert sich weg vom TV hin zum Internet. Und wenn dann eben nicht die entsprechenden Möglichkeiten gegeben sind, dass die Leute sich auch in dem Bereich informieren können, dann müsste man ja wirklich in Frage stellen, ob die Gebühren, die man zahlt, überhaupt noch berechtigt sind. Ja, und genau dahin geht's natürlich. Die einen sagen, ja gut, ich zahle doch keine Gebühren, damit die irgendwas im Internet veröffentlichen können. Ja, die Gebührengelder sollen gefälligst nur für TV-Ausstrahlungen gelten. Und die anderen sagen wiederum, ja, ich zahle meine Gebühren, dann möchte ich auch bitte auf den modernen, auf den aktuellen Informationswegen meine Nachrichten bekommen. Und das ist das Internet. Ja, so sieht das aus. Rio, ich stell dir mal eine Frage. Hat der Brockhaus gegen Wikipedia geklagt? Nein. Jetzt, warte mal. Warum nicht? Ich verstehe das gar nicht, weil das ist doch eine Enzyklopädie. Jetzt warte mal kurz. Brockhaus hat sicherlich nicht gegen Wikipedia geklagt, aber ich möchte nicht wissen, was da alles im Hintergrund gelaufen ist, ja, wegen Ruf und so weiter. Also Brockhaus vielleicht nicht, aber ich meine, die haben vielleicht spekuliert drauf, ja, Wikipedia hat einen schlechten Ruf und guck mal, da kann ja jeder irgendetwas reinschreiben und das funktioniert ja nie. Ja. Es hat halt doch funktioniert, aber das wusste man ja am Anfang noch nicht. Jetzt ist es viel zu groß, die kann man nicht mehr wegklagen. Aber es ist eben so, dass die Printmedien und auch die privaten Sender übrigens, die sind auch mit im Boot. Ja, die gehen eben gegen diese Tagesschau-App vor, weil die sagen, hier, wir wollen Geld mit den Informationen verdienen. Wenn Tagesschau alles kostenlos an die Leute abgibt, ja, wie soll man dann noch Geld verdienen? Entschuldigung, die geben es nicht kostenlos ab. Also das mal gleich vorweg. Also genau. Ja, wir reden ja hier von einer öffentlich-rechtlichen Funkanstalt. Das wird finanziert durch die Gebühren. Genau, und das ist ein sehr soziales Verfahren. Richtig. Ja? Und vor allen Dingen bringen die nicht so viel Schund, aber es ist ein anderes Thema. Also Fakt ist, ich bin der Meinung, die sollen die Informationen auf jeden Fall auf diese Wege verbreiten. Am besten so, dass man auch auf Sendungen zurückgreifen kann, die 2 Jahre alt sind. Ja, genau. Ja, weil, ich möchte das gesamte Archiv zurückgreifen, komplett auf alles, was jemals veröffentlicht wurde. Genau. Wenn die dagegen, ich kann nur eins sagen, wenn diese Printmedien, ja, so ein Ding momentan starten, müssen die natürlich auch damit rechnen, dass sie sehr, sehr stark an Popularität verlieren und jetzt gerade erst recht Kunden verlieren. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich unterstütze das nicht. Ich gebe ihnen denen jetzt nicht Geld, um solche Klagen durchzuziehen. Dann behalte ich mein Geld. Das heißt, ich kündige meine... Ne? Ja, okay. Genau. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht, weil ich immer noch so ein Sonntagszeitungsleser bin. Aber ganz ehrlich, das unterstütze ich nicht. Dafür kriegen sie, also für zum Kaputtmachen meiner Zukunft gebe ich kein Geld aus. Jo. Richtig. Kurz und schmerzlos gesagt. Fakt ist, bitte, bitte, bitte, werdet vernünftig und lasst die Finger weg von den Angeboten der öffentlich-rechtlichen Sendern. Sonst, wie gesagt, verärgert ihr nur die Leute und das geht genau ins Gegenteil. Weil Informationen kriege ich auch so. Wenn ich sie nicht über die Tagesschau-App kriege, dann kriege ich sie über irgendwelche anderen. Natürlich, klar. Was ist mit NTV? Warum verklagt keiner NTV? Was soll der Scheiß? Ja, weil das ein Privatsender wiederum ist, ja. Die tun sich finanzieren über die Werbung, ja. Aber egal, das ist ein Fass ohne Boden. Ich bin der absoluter Meinung, ich möchte auch eine Tagesschau-App haben. Ich möchte die Informationen der Öffentlich-Rechtlichen, ja, Zugriff haben auf, also von den modernen Medien aus. Mich interessiert es nicht, ob die Tagesschau im TV läuft. Ich schaue kein TV mehr, ja, schon Ewigkeit nicht mehr. Aber ich zahle meine Gebühren, weil ich eben noch ein TV-Gerät habe, ja. Und gut, ich gucke natürlich ein paar Sendungen, ja, aber das sind andere Sachen, ja, aber andere Sender. Aber Nachrichten hole ich mir aus dem Internet und ich bin durchaus bereit, meine GEZ-Gebühren abzudrücken und dafür die Nachrichten über moderne Informationswege zu bekommen. Ja, und wenn mir das jemand wegnehmen will, dann werde ich auch stinkig. Ja, und ich muss auch ganz klar sagen, wenn die Tagesschau-App jetzt verschwinden sollte, ja, dann würde ich mich der erstbesten Sammelklage anschließen, die dagegen klagt, dass eben diese App nicht gibt, weil ich finde, dass eben der Zahler, der Gebührenzahler eben das Recht hat, auch auf diesem modernen Wege Informationen zu bekommen. Ja. Ich möchte mal weiterspringen, ja, zum nächsten Thema. Genau. Schließen wir das Thema ab, weil sonst könnte man, glaube ich, sich jetzt kaputt ärgern stundenlang. Ja. Ich habe noch eine schöne Grafik verlinkt, beziehungsweise eine schöne Webseite von Research to Guidance. Und die zeigt auf, welche Apps eigentlich gut verkauft werden. Also hier geht es um den Gewinn, den man mit Apps im Android-Market machen kann. Also was durchaus interessant ist für Programmierer. Ja. Und da habe ich so eine kleine Hitparade, was eigentlich am besten verkauft wird. Und ganz, ganz oben an erster Stelle ist tatsächlich die Wetter-Applikationen. Ja. Mhm. Also hier geht es nicht um einzelne Applikationen, sondern um Bereiche. Mhm. Am zweiten Punkt ist Business. Man wird es nicht glauben. Also Business ist doch größer vertreten bei den Android-Phones, als man es ursprünglich gedacht hatte. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Mhm. Ich dachte, da würde jetzt an erster Stelle Spiele stehen und an zweiter Stelle vielleicht sowas wie neben Abprogramm oder sowas. Ja. Nee, Wetter-Apps sind immer überall die Nummer eins. Ja, Produktivität an dritter Stelle, Media und Video an vierter Stelle, Books and References, also Bücher, klar, logisch. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, ich kann nur sagen, was mich komplett erstaunt hat, ist, dass hier das Thema Comics ganz unten steht. Naja, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht gewesen, weil ich dachte eigentlich, es wäre weiter verbreitet. Mhm. Aber okay, wir reden ja hier auch von Bezahl-Apps. Ne? Das heißt ja nicht, viele laden vielleicht nur kostenlose Spiele runter. Ja. Games ist hier übrigens am 2, 4, 6, 7. Platz. Mhm. Okay. Von insgesamt, keine Ahnung, 30 Plätze oder was hier definiert wurden. Gut. Dann habe ich auch noch einen Punkt, der damit sehr verwandt ist, und zwar: Was werden eigentlich für Web-Apps hauptsächlich benutzt? Ist auch ein großes, interessantes Thema. Habe ich auch von einem kleinen Bericht von Android Pit verlinkt. Da sind auch verschiedene Grafiken dabei. Und da war ich überrascht. Da kommt es auch, was Rio vorhin gesagt hat, so ein bisschen zur Geltung. Wer benutzt eigentlich sein Handy für ein bisschen mehr als nur Browsen? Und man erschreckt dann auch ein bisschen. 81% aller Nutzer benutzen es fürs Internet. Dann frage ich mich, was die anderen 19% damit machen. Die haben dann ihr Handy, dass sie es haben oder was. 77% für Suchen. Ich gehe mal davon aus, wir reden hier von Internetsuchen, eigentlich auch Internet. Mhm. 68% benutzen Apps. Mhm. jeglicher Art, so allgemein, was es halt alles gibt. Ja. Und jetzt wird es ganz interessant, nur 48% benutzen ihr Smartphone, um Videos zu gucken. Ja. Da war ich also ein bisschen überrascht, weil das ist mir sehr, sehr wenig vorgekommen. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen, als auf so einem kleinen Display ein Video zu gucken. Ja, ich benutze es öfters. 93% aller Smartphone-Benutzer benutzen ihr Handy auch zu Hause zum Surfen und benutzen es auch. Das klingt für mich einleuchtend. Ja. Ich benutze es auch regelmäßig, obwohl ich ein Tablet habe, aber man hat es immer an und man ja. guckt mal schnell genau. mal was und will gerade das Tablet nicht hochfahren oder so. Also insofern regelmäßig und auch die Updates mache ich hauptsächlich zu Hause. Ja, jetzt kommt der Hammer. Jetzt wird's witzig. 39% nehmen das Handy mit aufs Klo. Nur 39%? Naja, 39 benutzen es in the bathroom. Also ich gehe mal davon aus, ja. es geht hier. Nur 39%? Also da hätte ich mehr erwartet. 33% um TV zu gucken. Okay. Und ja, was heißt, ich muss mich korrigieren, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Hier steht, use it while watching TV. Heißt während des TV. Ja, während des TV-Schauens, genau. Richtig, aber okay, ist bei mir auch so. Ich gucke mal was nach, wenn jetzt irgendwas gesagt wurde in der Sendung, dann gucke ich halt mal schnell. Ich mache das permanent. Ja, permanent. Ganz interessant und das hat mich ganz stutzig gemacht. Use it while reading the newspaper. Also sie benutzen es, während sie Zeitung lesen. Also das ja. ist mir ein Rätsel. Wieso? Also ja gut, aber wenn ich doch mein Handy eh gerade vor mir habe, dann brauche ich die Zeitung auch nicht mehr. Da kann ich auch gleich auf die News ins Netz gehen. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Zeitung. Also die Zeitung lese ich eigentlich nur noch, dass man mal so ein bisschen Papier noch in der Hand hat, aber nicht wirklich jetzt rein wegen den News. Ja. Oder vielleicht wegen den ganz lokalen Nachrichten. Ja. Ja, also das ist mir auch fremd. Also bei mir ist das Tablet praktisch die Zeitung. Ja, also. Und jetzt Firmen hört gut zu. 79% aller User benutzen das Smartphone als Shopping-Hilfe. Mhm. Ich benutze es auch regelmäßig. Ich tue Preise vergleichen, ich tue Artikel suchen und. Ja. Ja. Es ist nicht mehr viel, deswegen werde ich es jetzt durchgehen. 54% benutzen es, um Verkäufer zu finden, also Läden und so weiter. 49%, um Preise zu vergleichen. 48%, um, halte ich fest, Coupons zu finden oder zu benutzen. 44%, um Produktinformationen zu holen. Und 74%, Ja. bezahlen sogar übers Handy. Nee. Ja. Make a purchase based on a smartphone search. Ah, also. Ja, kaufen. Ja, ich war eben ein bisschen. Ja, ja da siehst du. Deswegen mag ich eher Deutsch und nicht Englisch. Weil mein Englisch manchmal echt scheiße ist. Okay. Oh Mann. Okay. Jetzt zunächst mal haben wir sowieso schon wieder überzogen. Ja, wir wollten heute wirklich nicht überziehen. Ja, ich habe noch nicht mal was von meiner neuen Kamera gesagt. Ja, und wir haben schon überzogen. Also gut. Machen wir weiter. Wir haben noch eine Mail vom Daniel. Also, ist es okay oder wolltest du noch was Wichtiges sagen jetzt zu dem, welche Apps werden? Nö, also ich denke, jeder kann sich die Grafik auch selbst angucken. Also insofern ist es ja kein Thema. Genau. Was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, sind die Apps, sofern Cloud-Dienst. Genau. Also, wir haben eine Mail vom Daniel bekommen wegen Google Cloud-Diensten, ja. Wir wollten jetzt eigentlich ein bisschen noch ausführlicher darüber sprechen, aber die Zeit sitzt uns natürlich wieder im Nacken, ja. Das Problem ist, dass Google eben jetzt schon wieder ein neuer Cloud-Storage gestartet hat für Entwickler. So, jetzt haben wir das Problem. Was meinst du denn eigentlich damit, ja? Welchen Cloud? Also, es gibt zunächst mal das Google Docs Cloud Storage, also da, wo man zum Beispiel Dokumente oder auch andere Dateien, jegliche Art von Dateien ablegen kann. Allerdings ist das ohne Sync-Funktion und man muss eben über diese Web-Oberfläche gehen. Ja, es gibt nur wenige Tools, die das ermöglichen, das aus zum Beispiel von der Betriebssystemebene aus zu tun. Vorgesehen offiziell ist es jedenfalls nicht. Also dieser Cloud Storage ist verfügbar, ja, von Google. Der kostet auch nicht viel. Das kostet $5 im Jahr für zum Beispiel 20 Gigabyte. Also richtig traumhaft die Preise. Ja. Mehr gibt es natürlich da auch. Ja. Es gibt einen Plan, wo man sogar 4 Terabyte Datenspeicher bekommen kann. Also richtig schön. Aber wenn man aber gewisse Regeln einhält, braucht man nicht mal was bezahlen. Ne? Also ich meine, der steht auch kostenlos mit einer geringeren Speicherkapazität zur Verfügung. Also jeder, der einen Googles-Account hat, kann sich problemlos Google Text und Tabellen und halt eben alle anderen Dienste mit freischalten und kann die auch bis zu einer Größe nutzen. Ja, es ist so, dass, Google Docs-Dateien eben, richtige Google Docs-Dateien nicht angerechnet werden. Ja. Dateien selbst, wie zum Beispiel PDF, wird aber immer angerechnet und da hat man also 1 GB frei am Anfang, ja, ohne dass man was, also wenn es das nicht geändert wurde, hat man noch 1 GB frei. Darf ich noch was sagen, Rio? Ja. Du weißt ja, ich habe ja den Cloud Storage gekauft, ich habe ja 20 GB und ich benutze ihn gar nicht mehr. Durch die Anrechnung, was die jetzt momentan haben für Bilder bis zu einer gewissen Größe, beziehungsweise durch die, ich benutze halt eben Google Docs Format, kratze ich das kaum noch an, diese 20 GB. Ja, klar, das ist echt interessant. Das sind jetzt natürlich Spezialfälle. Also wenn man zum Beispiel einen Google Plus Account hat, dann kann man alle Bilder, die nicht über 2048x2048 Bildpunkte auflösen gehen, quasi ohne Berechnung von dem Webspace nutzen, ja, und das heißt, man kann quasi so fast, also es gibt eine Begrenzung, ja, zwischen Anzahl von Dateien und Alben, ja, aber theoretisch unbegrenzt Bilder hochladen, ohne dass man dafür auch nur einen Cent Cloud Storage zahlen muss. Aber ich rede jetzt von richtigen Dateien aller Art, ja, und da ist es denn eben erforderlich. Ja. Da kann man diese 5 Euro, und das sind ja nicht mal 5 Euro, das sind 5 Dollar, also das sind 4 Euro zerquetschte im Jahr, das kann man bezahlen. Das ist überhaupt kein Thema. Also das ist der eine Dienst. Dann gibt es jetzt für Entwickler einen neuen Dienst. Da muss ich mich auch noch durchkämpfen mit den Preisen. Das Preisgefüge ist ziemlich kompliziert. Es wird bis zu 1 Terabyte Grenze momentan sogar kostenlos gemacht. Es gibt da allerdings Einschränkungen mit glaube ich, Traffic und Anfragen. Ja, die werden dann auch verändert. Ja, und dann müssen wir also mal da schauen, im Prinzip, wie das dann im Endeffekt dann berechnet wird. Ja, nur eins ist klar, die Cloud Storage, also das, was wir jetzt angesprochen haben schon mal, das Google Drive, das ist noch nicht das. Das ist noch nicht verfügbar. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie das aussieht. Da kann man noch nichts drüber sagen. Wir hoffen zwar immer, dass diese normalen Storage berechnet wird, was Google Docs benutzt. Ja, also das ist eben 20 GB für 5 Dollar im Monat. Im Jahr, Entschuldigung, aber ob das wirklich dann berechnet wird oder ob da nicht was ganz anderes berechnet wird, das kann man nicht sagen. Das wissen wir noch nicht, aber wir vermuten oder wir wünschen uns, dass für den normalen Google Cloud Space, so wie wir den heute kennen, was übrigens auch direkt mit den Handys verknüpft ist, dürfen wir ja nicht vergessen, dass da einfach nur ein Programm aufgesetzt wurde, um dann halt eine Sync über den PC durchführen zu können. Ja, genau. Also, wie gesagt, wir bleiben. Das ist ein Wunsch, denken. Ja, wir bleiben auf jeden Fall am Ball bei diesen Google Cloud-Diensten, weil das ist sehr, sehr wichtig. Google Cloud ist ja, da könnten wir jetzt noch weitermachen. Wir haben jetzt Storage, wir haben so Storage jetzt fixiert, weil Google Cloud ist ja auch Picasa und Mail und alles Mögliche. Und das kriegt man fast alles kostenlos, ja. Anmelden bei Google, da hat man das eben. Aber dieser Storage, das wäre dann eben dieses Google Web Drive, das wäre gut, und da bräuchte man dann auch ein Sync dazu, eine Sync-Funktion, weil ohne Sync-Funktion ist es alles sinnlos. Ja. Muss ganz ehrlich sagen. Ohne Sync ist es interessant. Und ohne Sync kann man es auch jetzt schon machen über diesen Google Doc Storage. Also wer kein Sync braucht, kann auf jeden Fall das ganz günstig jetzt schon bekommen. Die Frage ist, ob man überhaupt einen Sync benötigt. Ich meine, das ist ja eine Diskussion, die haben wir ja auch schon mal geführt, ob man beim Cloud-Dienst überhaupt einen Sync braucht, weil Internet ist ja heute eigentlich überall verfügbar und sofern komme ich ja an meine Daten. Idee des Cloud-Dienstes. Ja. Man muss aber einen Zugriff starten, ja, und dieser Zugriff muss ja gewährt werden, sozusagen. Ja. Und das ist zwar dann unter Umständen kein richtiger Sync, aber ein Zugriff auf die Datei. Ja. Okay. Ja, gut, dann kommen wir zu Apps der Woche. Ja, da habe ich Da klinke einmal ich mich mal ganz nachgefragt. kurz ein bisschen aus, weil da hast du ja zwei Apps oder einen wird noch nachbesprochen, ja, und ich habe diesmal gar keine. Also dann schieß mal Ja, los. macht ja nichts. Also ich hatte in der letzten Sendung den Poolmaster Pro und habe eine Auskunft gegeben, die nicht ganz korrekt ist. Ich sage auch gleich, woran das lag. Ich habe ja ein Tablet und ein Smartphone, das Poolmaster Pro. Und da sagte ich, es gebe keinen Two-Player-Modus gegen das Smartphone bzw. gegen den Computer. Natürlich gibt es das. Es wurde an meinem Tablet nur nicht angezeigt. Warum, weiß ich auch nicht. Also nach einer Neuinstallation ging es dann. Es gibt einen Multiplayer-Mode gegen den Computer und zwar mit 8 Ball oder 9 Ball, ist egal. Und es gibt einen Multiplayer-Mode für zwei Personen lokal. Also das mal gleich vorweg. Move the Box habe ich noch als kleines Game für zum Spaß haben. Und zwar muss man da Kisten hin und her schieben und muss dafür sorgen, dass immer drei Kisten nebeneinander sind, sodass sie dann verschwinden. Der Turm fällt dann entsprechend zusammen, wenn man Glück hat, beziehungsweise wenn man es richtig macht, hat man dann die entsprechenden Boxes, alles immer in der Dreierkombination und kann somit alles, sag ich mal, abbauen. Es hat ein unwahrscheinlich hohes Niveau. Es ist also extrem schwer. Ab Level 20 wird es wirklich interessant. Nichts für Leute, die keine Lust haben zu denken. Weil, wie gesagt, das Niveau ist extrem hoch. So ab Level 20 aufwärts wird es schon richtig schwer. Aber genau das, denke ich, macht Spaß. Und deswegen probiert's mal aus. Gut. Sehr, sehr schön gemacht. Einfach, simpel. Hat mit 1,4 MB auch eine überschaubare Größe. Und ja. Okay. Also mir hat's Spaß gemacht. Ich spiele zwischendurch immer wieder mal. Und insofern ist das absolut okay. Rio, du hast vergessen, dein Mikro abzuschalten. Wir konnten eben so ein bisschen alles mithören. Was? Ich habe doch alles abgeschaltet. Nee. Okay, Nee, gut. leider nicht. Ich weiß nicht, ob da Gas erzählt wurde Dann habt ihr oder mal live. Dann habt live ihr. der Elektriker gekommen oder was. Ja, genau, da habt ihr mal Live-Action gehört. Ah, das Ja. Ja. Ja, ich höre dich noch. Furchtbar. ist vielleicht gar Da ist nicht so dann gut irgendwas gewesen. schiefgegangen. Nein, Ja, also. da hast du recht, das ist wirklich schief gegangen. Okay, also auf jeden Fall, gegenüber dem Programmierer von der Pool-Software war das nicht ganz okay, dass ich gesagt habe, es gibt keinen Multiplayer-Mode. Natürlich gibt es einen Multiplayer-Mode, der war nur beim Tablet. Aus noch mir nicht ersichtlichen Gründen war der nicht sichtbar. Okay. Auf jeden Fall nach der Neuinstallation war es auch auf dem Arkos sichtbar. Allerdings ist der Multiplayer-Modus auf dem Arkos Generation 8 Tablet nicht wirklich spielbar. Es ruckelt dann schon extrem. Okay. Macht dann nicht mehr ganz so viel Okay. Spaß. Also der Singleplayer-Mode, der schon, Multiplayer, kann man drüber Ich sprechen. freue mich Reda, schon auf tolle deine, ich Zeit freue mich heute. schon auf deine Beteiligung. Tolle Informationen heute. Ja, würde ich auch sagen. Und deswegen haue ich jetzt auch hier die Den Abspannmusik rein. Outro. Ja. Den Outro. Non-Profit-Abspannmusik, unglaublich. halt, das ist sogar die Anfangsmusik. Was soll das? Also hier da. Also ich muss sagen, es gibt nur eines, was schlimmer ist als der Samsung Audio Player im Galaxy Tab. Und das ist der Samsung Audio Player im Galaxy Tab. Ja. Gut, dann wird's jetzt aber mal Zeit. Ja. Gleich singe ich die Melodie. Ja, ich glaube, das musst du tun, weil irgendwie spinnt der hier rum. Auf Ja. jeden Fall ist das Intro und das Outro, muss man immer wieder erwähnen, von Zero Project. Genau, und ich würde es jetzt Vielen sogar. Dank. Ich würde es jetzt sogar vorspielen, wenn es hier funktionieren würde. Läuft unter der Creative Commons License und ist auch auf Jamendo.com, genau. Jamendo.com Da zu ist es. bekommen. Da ist es, genau. Da ist es. Und ja, kann ich auch immer nur empfehlen. Ich habe auch die App von denen drauf. Man kann da echt tolle, wirklich richtig gute professionelle Musik finden, die unter der Creative Commons License und somit kostenlos hörbar ist. Ja, so ist es. Und damit ist der Uncast vorbei an Kast 66 im Kasten. Hallo? Ich mach nur die Musik. Die Musik läuft bereits. Naja, egal. Oh, okay, ich will sie wieder nicht. Oh, super. Heute. Oh nein. Gut, okay, also damit ist der Podcast beendet, der Netcast, und hoffentlich hört ihr nächste Woche wieder rein. Und ja, im Begleitartikel auf uncast.netcast.com könnt ihr die ganzen Kontaktinformationen sehen, die müsstet, und auch mal jetzt runterreden, ja. Wir freuen uns schon auf die YouTube-Verarschung. Ich habe jetzt genug. Okay. Ich habe jetzt genug für heute. Also, bis dann. Tschüss. World.